eigentlich? Hallo, meine Freunde. Ich bin Kollege. King Shock, der ist der Boss. JPP. Ich bin einer, der sich von Hatern nix sagen lässt. Ich verdien mein Paper, auch ohne Southwest. Jeder sagt King Shock, das war ein Hammer-Ding. Bald fahr ich ein Benz, Homie, und trag ne Breitling. Ich muss rappen, ich will Scheine bis zum Schluss. Damals mit zwei Fünfen bekam ich meinen Abschluss. Hands up, denn der King ist jetzt eingetroffen, self-made versinkt. Kollege wurde abgestochen, Amille. Ich fahr Auto mit Intus 2 Promille. Bei deiner Geburt fragte sich deine Mom, wo war die Pille? Ich bring die besten Flows, Stricher, komm, lauf. Sogar Jesus Christus kam runter und sagte, ich hab's drauf. Dass ich hier heute mit JPP und Dash rap, ist Schicksal. Deine Bitch ist wie ein Senfglas, jeder dippt mal. Dieser Track deckt jetzt die komplette Wahrheit auf. Homie, dir bleibt noch ne Minute und dann kommt die Wahrheit raus. Ich bin der Italiener, der hier jetzt aufmischt, der jetzt die Hip-Hop-Szene nochmal neu auftischt. Das ist ein chilliger Sound, wir rappen, du baust. Du guckst uns an, JPP und King Shock sind dran. Wer ist Kollege, ein Staubsaugervertreter oder ein Schornsteinfeger? Er ist so cool mit seinem Baseballschläger. Wow, guck ihn an, er hat ne Jacke aus Leder. Er hat ein Pimp-Image, doch wie der King kling ich. Shock, der ist JPP, für all die Hater, rest in peace. Casper, wir sehen uns beim Kasperle-Theater. Du bist ein Emo, genauso wie dein Vater. Deine Bitch ist dumm und kommt, um mir einen zu blasen. Und ich spritze in den Mund, denn Liebe geht durch den Magen. Und danach hat deine Bitch Sprechreiz und einen Lateralinfarkt. Und sieht aus, als hätte sich von oben bis unten bekleckert mit Bananensaft. Ich hab ein sagenhaftes Talent dafür, Leute einzuschüchtern. Denn ich war seit ich 9 bin nicht mehr nüchtern. Sieh, du willst dich battlen, du Versager. Sieh, ich boxe dich und du fliegst auf deinem Teppich rum wie Aladdin. Rapper sind wie Parasiten und landen mal zielgerichtet auf den Boden wie Kamikaze-Flieger. Und der Rest von ihnen macht auf Zuhälter-Rap. Sie, ihr seid einheitlich genommen wie Supermarketten. Ich bin hochpotent, du wurdest im Regensglas geboren. Du willst die Potenzen, das Produkt identischer Faktoren. Sieht dein Rap ist Haarsträuben wie Dauerwelle, auch wenn du aus Mund und Nase strömst wie Drosetabletten. King Shock, JPP, Rapper hören unsere Alben, weil ihre Alben scheiße sind, Mann. So schaut's aus, Mann. Und noch eins für die ganzen Hater da draußen. Erkennt uns mal. Kreuzweise.